Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 843 an Schiller, Jena, 20. Februar 1802. Ich kann Ihrem wiederholten Antrag nicht ausweichen und habe in beiliegendem auf Montagabends nach der Komödie das gewöhnliche Abendessen in meinem Hause bestellt. Ich bin überzeugt, meine Hausgeister werden es möglich machen und so wird am schicklichsten dem allgemeinen Konvent ausgewichen. In Absicht auf Gäste, dächte ich, verstiege man sich eben deshalb nicht weit. Ich dächte, der Erbprinz von Hinzenstern, von Pappenheim, die Prinzess und Fräulein von Knebel. Wollte man Riedeln dazu nehmen, so würde es teils wegen der alten Verhältnisse schicklich sein, teils weil er heute in Gesellschaft jener beiden Männer hier gewesen. Leben Sie recht wohl, ich freue mich, Sie so unverhofft wieder zu sehen. Ich setze voraus, dass Sie die Güte haben, die Gesellschaft davon zu avertieren, sowie die einigen Gäste gefällig einzuladen.